الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت بريدة شفستن مسلم. heute werden wir inshallah ta'ala über die Sunna sprechen. Letztes Mal hatten wir über die Definition von Mustalah al-Hadith gesprochen und ebenfalls von al-Hadith, al-Khabar, al-Athar. Heute werden wir über die Sunna sprechen. Die Sunna sprachlich, Barakallahu fikum, kommt von der Tariqa, der Weg, oder auch der Brauch, die Art und Weise, die Methode, seien sie gut oder schlecht. Und fachlich gesehen hat sie eine eigene Definition bei den verschiedenen Gelehrten dieser Wissenschaft. Bei den Gelehrten des Hadith bedeutet sie, alles was dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zugeschrieben wird, seien es seine Taten, seine Aussagen, seine stillschweigenden Billigungen oder Bestätigungen, sein Aussehen und sein Charakter. Ich will inshallah ta'ala über die Bestätigung bzw. seine stillschweigende Billigung sprechen. Taqrir im Arabischen. Taqrir, barakallahu fikum, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Ibadah sah, eine Tat, eine Handlung von einem Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam und er hat sie nicht abgelehnt. Oder er hat von einer Tat gehört und er hat sie nicht abgelehnt. Oder er hat sie bestätigt. Und dies wurde dann Sunnah, gesetzlich. Aber mit dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam darf nichts mehr von der Religion hinzu oder hinweggenommen werden. Allah ta'ala sagt im Koran: Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Heute habe ich euch eure Religion verfolgt. Imam Malik rahimahullah ta'ala sagte: Es darf nichts hinweg und hinzugeführt werden. Die Religion ist vollständig. Und diese Sunna al-Taqririyya, die Bestätigung oder stillschweigende Billigung, konnte nur vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gemacht werden. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam durfte bei Falschheit nicht schweigen. Er war verpflichtet, die Wahrheit zu zeigen, was ist vom Islam und was nicht. Und dies konnte nur alaihi salatu wasallam. Aber er sallallahu alaihi wasallam ist gestorben. Nein. Die Sunna bei den Usul al-Fiqh-Gelehrten bedeutet die Handlungen, die Aussagen und die Bestätigungen bzw. die stillschweigenden Billigungen vom Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam. Bei den Fuqaha, barakallahu fikum, bedeutet die Sunna gebotene Handlungen, die keine Pflicht sind. Und bei den Aqida-Gelehrten, bei den Gelehrten, die sich mit den Glaubensinhalten beschäftigen, bedeutet die Sunna der richtige Glaube. Und der Widerspruch von dem richtigen Glauben ist die Bid'ah, wie der falsche Glaube von den Asha'ira, den Mu'tazila, den Qadariya, den Jahmiya, den Murji'a und so weiter. Na, das war in Bezug auf die Definition der Sunna in den verschiedenen Wissenschaften. Ihr müsst wissen, Jazakumullahu khairan, dass die Sunna die zweite Quelle des Islams ist. Die Quellen des Islams sind vier, wo es Einstimmigkeit bei allen Gelehrten gibt, der Ahlus Sunna wal Jama'a. Die erste Quelle ist der Koran, das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, das nicht erschaffen ist, was er subhanahu wa ta'ala gesprochen hat. Dann kommt die Sunna vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, die Überlieferung vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Drittens, der Ijma', der Konsens oder der Konsens der Sahaba Ridwanallahi alayhim. Viertens, der richtige Qiyas, also der richtige Analogieschluss. Okay. Welche Beziehung hat die Sunna mit dem Koran? Erstens, Barakallahu fikum, die Sunna kommt als Erklärung oder Verdeutlichungen des Korans. Okay. Beispiel, eine Ayah ist herabgesandt worden, wo Allah Ta'ala sagt, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Diejenigen, die den Iman verinnerlicht haben und ihren Iman nicht mit Ungerechtigkeit mischen, diese haben die Sicherheit und sind rechtgeleitet. Diese Aya war schwer für die Sahaba radiallahu anhum, weil es gibt keinen, der sich nicht selbst unrecht tut, yani der sündigt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihnen erklärt, das ist nicht gemeint, was ihr verstanden habt, sondern damit ist der Schirk gemeint. Hast du nicht gehört, was Luqman sagt? Inna shirka la dhulmun azim. Wahrlich, der Schirk ist ein gewaltiges Unrecht. Und die Sunna schränkt, barakallahu fikum, die uneingeschränkten Verse ein. Zum Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dem Dieb und der Dieben schneidet ihnen die Hände ab als Vergeltung für das, was sie begangen haben und als abschreckende Strafe von Allah. Und Allah ist allmächtig, allweise. Surat al-Ma'idah, Vers 38. Das Wort Aidi in dem Vers, die Hände, welches im Arabischen drei verschiedene Bedeutungen hat. Arme, Unterarme und Hände. Ohne sie zu bestimmen. Tayyib, welcher Barakallahu fikum ist gemeint? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das in der authentischen Überlieferung erklärt, was und wie viel von der Hand abgeschnitten wird. Na'am. Drittens, die Sunna spezialisiert die allgemeinen Verse. Die Sunna spezialisiert die allgemeinen Verse. Zum Beispiel Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah schreibt euch, yani verpflichtet euch, hinsichtlich eurer Kinder vor, auf eines männlichen Geschlecht kommt bei der Erbteilung gleich viel wie auf zwei weiblichen Geschlechts. Surat An-Nisa, Vers 111. Dieser Vers ist allgemein. Aber alayhi salatu wassalam sagte, der Mörder erbt nicht. Oder auch in einer Überlieferung, barakallahu fikum, der Kafir erbt nicht vom Muslim und der Muslim erbt nicht vom Kafir. Nein. Und auch kommt die Sunna, viertens, die Sunna kommt mit separaten Gesetzen, wie zum Beispiel, Gold ist haram, Silber ist haram. Da gibt es, wir damit essen. Bei den Frauen, dass sie Gold tragen, ist was anderes, ist erlaubt. Aber dass man mit Gold und Silber trinkt, ist für beide verboten. Nein. Und es gibt verschiedene Beweise, dass man der Sunna folgen muss. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zum Beispiel, wer dem Gesandten gehorcht, der hat Allah gehorcht. Surat An-Nisa, nämlich Koran und Sunna zu folgen. Oder auch in Surat An-Nisa, wo ihr, die ihr glaubt, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und denen, die unter euch Befehlsgewalt besitzen. Und wenn ihr über etwas Meinungsverschiedenheit habt oder streitet, so bringt es vor Allah und dem Gesandten, wenn ihr an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Das ist das Beste und nimmt am ehesten einen guten Ausgang. Suratun Nisa. Na, und auch, wo ihr, die ihr glaubt, hört auf Allah und den Gesandten, wenn er euch zu etwas aufruft, das euch Leben verleiht, und wisset, dass Allah zwischen den Menschen sein Herz tritt und dass ihr vor ihm versammelt werdet. Suratul Anfal, Vers 24. Und auch in Surat Ali Imran, sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir, so wird Allah euch lieben und euch eure Sünden vergeben, denn Allah ist allvergebend und barmherzig. Und auch, man es ziemt sich nicht für einen gläubigen Mann und oder eine gläubige Frau, dass sie, wenn Allah und sein Gesandter eine Angelegenheit beschlossen haben, eine andere Wahl in ihrer Angelegenheit treffen. Und der und sein Gesandten nicht gehorcht, geht wahrlich in offenkundiger Weise in die Irre. Und viele andere Verse, barakallahu fikum. Ein Vers, barakallahu fikum, erläutern, wo deutlich die Sunna erwähnt wird. Nein. Und Allah hat das Buch und die Weisheit auf dich herabgesandt und dich gelehrt, was du nicht wusstest. Und Allahs Huld, die er dir erwiesen hat, ist wahrlich großartig oder gewaltig. Surat An-Nisa. Und hier, barakallahu fikum, sagt Imam al-Shafi'i, rahimahullah, Allah erwähnte das Buch, womit er den Koran meint, und erwähnte die Weisheit. Ich hörte einige Gelehrte in Bezug auf den Koran, mit denen ich zufrieden bin, sagen, die Weisheit ist die Sunna des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, in Ar-Risala. Und auch, barakallahu fikum, von der Sunna, das verpflichtet ist, der Sunna zu folgen, vom Malik berichtete, dass ihm zu Augen gekommen ist, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, ich habe euch zwei Dinge hinterlassen. Ihr werdet nicht in die Irre gehen, solange ihr an ihnen festhaltet. Das Buch Allahs und die Sunna seines Propheten. Subhanallah. Und auch sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wahrlich, ich habe das Buch bekommen, yani den Koran, und seinesgleichen mit ihm. Wahrlich, habe das Buch bekommen und seinesgleichen mit ihm. Bei Ahmad und ist authentisch. Seinesgleichen bedeutet die Sunna. Der Prophet sagte zweimal, wahrlich habe das Buch bekommen, seinesgleichen mit ihm. Wahrlich habe das Buch bekommen und seinesgleichen mit ihm. Und alayhi salatu wassalam sagt, es wird bald eine Zeit kommen, in der ein Mann auf seiner Couch lehnend einen meiner Überlieferungen erzählen und sagen wird, zwischen uns und euch steht das Buch Allahs, was wir in ihm an Erlaubten finden, erklären wir für erlaubt und was wir in ihm an Verboten empfinden, erklären wir für verboten. Jedoch wahrlich, das, was der Gesandte Allahs verboten hat, ist derart, als hätte Allah es verboten. Bei Ibn Majah, Barakallahu fikum, überliefert. Tayyib. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns an der Sunna festhalten. Heute haben wir gelernt, was bedeutet die Sunna? Welchen Stellenwert hat sie? Wie ist sie mit der Beziehung des Korans? Und hier will ich noch etwas erwähnen. Die Gelehrten sagen, der Koran und die Sunna sind untrennlich. Und wer eins von beiden ablehnt, ist Kafir. Mit Einstimmigkeit aller Gelehrten des Islams. Und schaut, was Ali radiallahu ta'ala anhu sagt. Wenn sich die Religion nach der Meinung richten würde, dann müsste man über die untere Seite des Khufs, yani die Strümpfe aus Leder, oder Ledersocken, eher streichen als über seine obere Seite. Ich sah den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, wie er über die obere Seite seiner beiden Lederstrümpfe oder Ledersocken strich. Na'am. Diese Überlieferung ist bei Abi Dawud. Das heißt, Barakallahu fikum, die Religion ist befolgen und festhalten am Koran und an der Sunna. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt, und damit schließe ich ab, ich rate euch zur Gottesfurcht Allahs gegenüber, dem Mächtigen und Erhabenen, und zum Hören und Gehorchen, selbst wenn ein Knecht über euch zum Befehlshaber eingesetzt ist. Und wer von euch lange am Leben ist, der wird viel Meinungsverschiedenheit sehen. So sei meine Sunna mit euch und die Sunna der rechtgeleiteten Nachfolger, der Khalifen. Haltet fest daran, hütet euch vor den neuen Dingen, denn jedes neue Ding ist eine Erneuerung, eine Bid'a, und jede Bid'a ist ein Irregehen. Und ist authentisch bei At-Tabarani. Na'am. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von Ahl al-Sunnah, al-Jama'i, al-Dunya und Akhira sein lassen. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.